Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Drittes Buch, Aufklärung und Revolution. Vom Siebenjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress. Willkommen zur 71. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Eben gehörter Klang stammte von meinem heutigen Studiogast Helmut Christoph Degen, der neben vielem anderen auch des Obertongesangs mächtig ist, wovon er uns im Folgenden dankenswerterweise noch einige Proben gönnen wird. Doch zuvor möchte ich noch eine Hörempfehlung abgeben, die sich ausnahmsweise nicht auf ein freies Radio, sondern auf Ö1 bezieht. Dort wird nämlich das Feature »Bitte beiseite treten«, das Alexa Hennings für den MDR über Egon Friedell gestaltet hat, ausgestrahlt. Und das gleich zweimal. Montag, 21.11., 21 Uhr in den Tonspuren, sowie Donnerstag, 24.11., 16 Uhr im Tonspuren da Capo. Im Gegenzug für die doppelte Ausstrahlung wird die ursprünglich einstündige Sendung allerdings auf 38 Minuten gekürzt. Da mir die Schnittfassung noch unbekannt ist, kann ich nur sagen, dass ich Alexa Hennings äußerst einfühlsamer Spurensuche einiges an Information verdanke, die neu für mich war. Und auch einige Gäste dieser Sendereihe, die bereits zu hören waren oder es noch sein werden. Werner Rotter, Otto Steffel und nicht und in gar keiner Hinsicht zuletzt die Gestalterin Alexa Hennings selbst. Auch mit dem allerersten Gast dieser Sendereihe gibt es ein Wiederhören. Jedenfalls kann ich mir kaum vorstellen, dass Herbert Illig als einer der profundesten Kenner Friedells der Kürzung zum Opfer gefallen wäre. Da sehe ich eher meine eigenen Wortspenden als verzichtbar. Für Menschen, die in der Lage sind, die Radioprogramme des österreichischen Rundfunks zu empfangen, werden Montag, 21.11. 21 Uhr und Donnerstag, 24.11. 16 Uhr, also ganz gute Gelegenheiten, dies auch zu tun. Nun aber endlich zur heutigen Folge am eigenen Sender und meinem Gast Helmut Christoph Degen. Das klassische Kostüm. Die andere große Modewissenschaft war die Archäologie. Im Louvre, dem Musée Central, späteren Musée Napoléon, häuften sich schon zur Revolutionszeit geraubte Antiken aus allen Ländern. 1806 begann Joseph Bonaparte als König von Neapel aufs Neue und intensiver als bisher Pompeji auszugraben. Lord Elgin, englischer Botschafter bei der Pforte, brachte die Parthenon-Skulpturen nach London, wo die Elgin Marbles vom Staat für das britische Museum angekauft wurden. Der eigentliche Begründer der Altertumswissenschaft in dem umfassenden Sinne, den sie heute besitzt, war Friedrich August Wolff. Er war der Erste, der sich als Student der Philologie immatrikulieren ließ, definierte aber alsbald diese Wissenschaft als Erkenntnis der altertümlichen Menschheit selbst. Das allgemeine Interesse für die Archäologie war natürlich eine Folge des herrschenden Klassizismus. Selten hat es eine Zeit gegeben, die in solchem Maße und mit solcher Leidenschaft sich in eine vergangene Lebensform zurückkostümierte. Die Französische Revolution begann sofort damit, alles und jegliches zu antikisieren, jedoch viel weniger in der griechischen als in der für die gallische Seele weit suggestiveren lateinischen Form. Da Römer und Republikaner im Bewusstsein der damaligen Zeit identische Begriffe waren, konnten dabei auch die politischen Velleitäten ihre Nahrung finden. Überall standen Büsten der Freiheitshelden Brutus und Cincinnatus, Seneca und Cato, und Lafayette hieß Scipio Americanus. Die Jakobiner beriefen sich bei ihren staatlichen und wirtschaftlichen Maßnahmen stets auf Rom und Sparta, und ihr Abzeichen war die phrygische Mütze, Le Bonnet Rouge, eine rote Wollhaube von antiker Form. Die offizielle Bezeichnung der Französischen Republik, RF, war dem römischen SPQR, Senatus Populusque Romanus, nachgebildet. Die neuen Monatsbenennungen und die Namen der neu gegründeten Republiken waren griechisch oder lateinisch. Der Erntemonat hieß Messidor, der Hitzemonat Thermidor, der Fruchtmonat Fructidor. Aus Holland wurde Batavien, aus der Schweiz Helvetien, aus Genua Ligurien, aus Neapel Parthenope. Babeuf verwandelte seinen Vornamen in Gracchus und nannte seine Zeitschrift Volkstribun. Selbst die Spielkarten müssen sich antikisieren. Der Big Bube heißt von nun an Publius Decius Mus. Der Messidor-Stil der neu errichteten Bauwerke gestattet nur die klassische gerade Linie und perhorresziert jegliche Krümmung. Auch Napoleon arbeitet mit lauter klassischen Reminiszenzen. Tribunar, Senat, Plebiszit. Nennt sich zuerst Konsul, dann Imperator, führt bei der Armee die römischen Adler ein und kopiert in zahlreichen Äußerlichkeiten den Kaiser Augustus. Auch in seiner inneren und äußeren Politik schwebte ihm die Praxis des römischen Imperiums mit ihrer nivellierenden Zivilverwaltung, ihren Prätorianergarden und ihrer Verwandlung der unterworfenen Fürsten in Bundesgenossen als bestimmendes Muster vor. Der Empire-Stil oder Napoleon-Stil, der sich unter ihm entwickelt, ist farbenscheu, verwendet nur Weiß und Gold, sparsamst ornamentierte Tapeten, dunkles Mahagoni und matte Bronzebeschläge. Seine beliebtesten Schmuckformen sind Lorbeerkranz und Lyra, Medaillons, gekreuzte Fackeln, steife Mäander, Eierstäbe und Lilienketten, lauter antike Motive. Dass man in einer permanenten Kriegszeit lebt, zeigt sich an der Vorliebe für Waffentrophäen, Flortücher und Aschenurnen. Nicht nur an den Fassaden, sondern auch in den Zimmern wimmelte es von Sphinxen, Karyatiden, Säulen, Obelisken. Die Bücher und Kleiderschränke, selbst die Kasten, in denen sich das Nachtgeschirr befand, waren griechische Tempel mit Kapitellen und Architraven, die Waschtische, Dreifüße, die Retikül, Urnen, die Öfen, Altäre. In Hamburg bestanden sogar die Galgen aus korinthischen Säulen. Die militärische Kopfbedeckung nimmt die Form des antiken Helms an. Auch die Damen trugen eine Zeit lang helmartige Hüte, woraus sich später die Schute entwickelte, die sich sehr lange hielt. Ihre Frisur war der Knoten à la Grec mit dem Haarnetz. Im Kostüm suchten sie sich der antiken Nacktheit zu nähern, indem sie nur ein einziges Kleidungsstück verwendeten, die Tunique, die, wegen ihres hemdartigen Schnitts auch Chemise genannt, Hals, Brust, Arme und Beine freiließ, wozu sie höchstens noch fleischfarbene Trikots und einen Schal aus Kaschmir trugen, dessen anmutige Drapierung eine schwierige und heiß geübte Kunst war. Die ebenfalls nackten Füße steckten in Sandalen oder flachen Bänderschuhen. Die Kleidung war natürlich höchst ungesund, zumal da die Tunika nur aus ganz leichten Stoffen bestehen durfte und man nannte daher den Katarr, an dem die Damen ständig litten, die Muslimkrankheit. Aber die Hygiene hat bekanntlich niemals auf die Mode einen bestimmenden Einfluss geübt. Und nur Selbsttäuschung kann glauben, dass dies heutzutage der Fall ist. Die dünnen Seidenstrümpfe und Lackschuhe bieten nicht viel mehr Schutz gegen Erkältungen als das Empire-Kostüm. Dieser radikale Wandel im Kostüm hängt auch mit der Tendenz zur republikanischen Einfachheit zusammen. Man kolportierte mit Befriedigung die Bemerkung einer Türkin zu einer Dame im Reifrock. Bist das alles du? Und hielt hohe Frisuren und Absätze, Kühls und Schnürbrüste für Bekenntnisse zur Gegenrevolution. In analoger Weise verschwindet bei den Männern der Puder und der Zopf und die Rokokotracht wird von dem schlichten dunklen Rock des dritten Standes und dem Pantalon, der langen Matrosenhose der Sans-Culotten, verdrängt. Unter dem Direktoire liebt die Mode allerlei Anspielungen auf die verflossene Schreckenszeit. Die Damen tragen die Haare im Nacken rasiert und um den Hals ein schmales rotes Band. Und da die Bevölkerung durch die Guillotine stark dezimiert worden war, wird es üblich, durch eingelegte Polster Schwangerschaft vorzutäuschen. Unter dem Taumel, der nach den langen Ängsten und Entbehrungen die Gesellschaft ergriff, nahm das Kostüm eine Zeit lang die extravagantesten Formen an. Die Stutzer, die sogenannten Incroyables, trugen monströse zweispitzige Hüte, Fräcke mit enormen Flügelklappen, mehrere große Halstücher übereinander, in denen die untere Hälfte des Gesichts verschwand. Keulenartige Spazierstöcke und Ohrringe, ihre weiblichen Pendants, die Merveilleuse, die Haare kurz und zerzaust à la Sauvage und Ringe an den Füßen. Damals begann auch die Weltherrschaft des Zylinders. Welches Entsetzen dieses groteske Kleidungsstück anfangs hervorrief, zeigt eine Notiz der Times vom Jahre 1796. John Hetherington wurde gestern wegen groben Unfugs und Verursachens von Straßenunruhen dem Lord Major vorgeführt. Es wurde bewiesen, dass Hetherington auf der öffentlichen Straße mit einem Hut auf dem Kopfe erschienen war, den er einen Seidenhut nannte, einem hohen Bau von glänzendem Schein geeignet, furchtsame Wesen in Schrecken zu versetzen. Tatsächlich sagten einige Polizisten aus, dass mehrere Frauen bei seinem Anblick in Ohnmacht fielen, Kinder schrien und einer aus der Menge, die sich angesammelt hatte, zu Boden geworfen wurde und sich den rechten Arm brach. Oh. Alfieri, David, Talma und Thorwaldsen. Der klassizistische Geist ergriff natürlich auch alle Künste. In Italien war der stärkste Vertreter dieser Strömung der Graf Alfieri, ein reiner Konturist, völlig ornamentlos in Sprache, Psychologie und dem Mangel an Episoden und Nebenmotiven, strenger Beobachter der drei Einheiten, programmatisch, tendenziös, von einem prononzierten Lakonismus und Cartoonismus erfüllt. In Frankreich war der einflussreichste Künstler dieser Richtung Jacques-Louis David, dessen Gemälde zum ersten Mal in der Wiedergabe der Waffen, Gewänder, Geräte, Köpfe, archäologisch korrekt, aber kalt und pathetisch arrangiert, mit düsterer Rhetorik, sich für antike Tugend, Freiheit, Vaterlandsliebe begeisterten. Auch wenn er Zeitgenossen malte, den ermordeten Marat, Napoleon als General und Kaiser, Barrère, wie er den Tod des Königs fordert, wurden sie ihm unter der Hand zu Römern. Lateinische Klarheit, römische Energie, und Bestimmtheit, spricht auch aus seiner harten, männlichen, präzisen Behandlung des Lichts und der Bewegung. Sein Zeitgenosse war der große Talmar, dessen Kunst nach den Schilderungen von Augenzeugen gespielter David gewesen sein muss. Seine Attitüden wurden mit der Haltung antiker Statuen verglichen und Wilhelm von Humboldt sagte von ihm, sein Spiel sei eine ununterbrochene Folge schöner Gemälde gewesen. Er war auch gleich David der Erste, der in seiner Kunst vom Kostüm historische Echtheit forderte, während noch Garrick die Helden Shakespeares mit Puderperücke und die griechischen Könige in Wams und Federhut gespielt hatte. In der Plastik nahm der Däne Thorvaldsen unbestritten den ersten Rang ein. In seinem starken Talent für anmutige und klare Umrisse, einem bloßen Relieftalent, kulminiert die undramatische Langweile des Klassizismus auf eine sehr edle und reine Weise. Auf die Frage nach seinem Geburtstag antwortete er, das weiß ich nicht, am 8. März 1797 kam ich zum ersten Mal nach Rom. Sein Alexanderzug, der jahrzehntelang dem Parthenonfries an die Seite gestellt wurde, ein technisches Meisterwerk an Feinheit der Formbeherrschung und Strenge der Komposition, im Übrigen temperamentlos bis zur Gleichgültigkeit und typisierend bis zur Ununterscheidbarkeit, besonders in den Frauenfiguren, ganz tot und bilderbogenhaft, ist ein reiner Theaterfestzug. Die edle Vereinfachung ist so weit getrieben, dass das Viergespann Alexanders nur vier Hinterbeine aufweist. Führich erklärte, Thorvaldsen sei nichts als ein Schauspieler. Wir möchten sogar sagen, Hofschauspieler. Wir haben schon einmal erwähnt, dass gotisch in der damaligen Zeit so viel bedeutete wie barbarisch, roh, kunstlos. Heinrich Meyer, nach Goethes Überzeugung der erste Fachmann seiner Zeit in Fragen der bildenden Kunst, sagte 1799 in den Propyläen, der Anblick gotischer Gebäude reize zur Verachtung derjenigen, die solche Werke hervorbrachten. Der ebenfalls mit Goethe befreundete, sehr einflussreiche Kunstschriftsteller Karl Ludwig Fernow rügte an Michelangelo das Hervorkehren seines Eigenwillens. Bei allem Feuer sei er nie zur schönen Eintracht des Genies mit dem Geschmacke gekommen, so wenig wie Aeschylus, Dante oder Shakespeare, und ebenso sei es Bernini und den anderen Barockmeistern ergangen. Die größten Verheerungen hat der Klassizismus in der Landschaftsmalerei angerichtet. Ihr Lieblingsvorwurf ist die stilisierte italienische Campagna, belebt durch malerische Opernbriganten und einen in der Mitte grasenden Esel, voll Anmut und Würde, der direkt aus Weimar gekommen zu sein scheint. Oh. Goya. Ganz abseits steht die rätselhafte Erscheinung Goyas, die erst in unseren Tagen in ihrer hinreißenden Suggestivität und einzigartigen Problematik voll gewürdigt worden ist. In seinen staunenswerten Gemälden und Radierungen vermählen sich Barock, Naturalismus und Impressionismus. Seine Capriccios konzipieren ganz im Barockgeist die Welt als Maskerade und Traum. Seine Porträts der spanischen Königsfamilie schildern die Hässlichkeit ihrer Modelle mit einer Naturtreue, wie sie andere Maler kaum bei Privatpersonen gewagt haben, und seine Erschießung von Straßenkämpfern, die bereits den ganzen Impressionismus vorwegnimmt, hat bekanntlich bei Manet bei seiner Exekution de l'Empereur Maximilian zur Vorlage gedient. Er ist ebenso wie Herder, der Sturm und Drang und der junge Goethe ein Beweis dafür, dass der Impressionismus sich im 18. Jahrhundert ganz natürlich und notwendig aus dem Rokoko herausentwickelt hätte, wenn er nicht gewaltsam durch den Klassizismus zurückgedrängt worden wäre. Der Maler Philipp Otto Runge entwarf um die Jahrhundertwende sogar schon eine Theorie des Impressionismus, die er allerdings in seinen Bildern nicht zu verwirklichen vermochte, indem er erklärte, in der Kunst der Formen hätten die Griechen und die Renaissancemeister den Höhepunkt erreicht. Das Studium der vom Licht nuancierten Farbe hingegen sei von ihnen nicht ernstlich betrieben worden. Die Darstellung von Licht und Luft werde das große Problem, die große Eroberung der modernen Malerei werden. Oh. Beethoven. Als ein völlig Abseitiger muss auch Beethoven angesehen werden. Er kann weder zur Romantik noch zur Klassik gezählt werden, obwohl beide ihn für sich reklamierten. In dieser überlebensgroßen Zeitlosigkeit erinnert er an Michelangelo, mit dem ihm auch noch eine Reihe anderer Eigentümlichkeiten gemeinsam sind. Die dämonische Hässlichkeit, die gewalttätige Rauheit und misstrauische Launenhaftigkeit der Verkehrsformen, die Frugalität und Unordentlichkeit der Lebensführung, die grüblerische Selbstbeschau und misanthropische Ungeselligkeit, die Mischung aus Schätzung und Verachtung des Geldes, Geschäftsklugheit und Hilflosigkeit, die ihn zum Opfer gieriger Verwandten machte. Das Verhältnis zu den Mäzenen, die er braucht und sucht, aber gleichwohl als herrisch fordernder, ja als tief unter sich stehend behandelt. Die Leidenschaftlichkeit seiner Erotik, die aber, stets in der Fantasie lebend, nie ihr Ziel findet. Die Konzessionslosigkeit und Intransigenz seines Künstlertums, das ungeheure Selbstbewusstsein und schon sehr frühe Erkennen seiner Millenarbedeutung, vergällt durch ewige Unzufriedenheit mit dem Geschaffenen, die Kolossalität und Weiträumigkeit seiner Konzeptionen, die gigantische Arbeitskraft, die unermüdlich neue Methoden und Techniken sucht und findet, alle gegebenen Formen in ungeahntem Maße erweitert und über die letzten Grenzen der Kunst hinausstrebt, und die hoffnungslose Verkanntheit. Hingegen unterscheidet er sich von Michelangelo durch sein tiefes Gemüt und durch seinen verklärenden und befreienden Humor. Zwei Eigenschaften, die der Romane in ihrer vollen Ausbildung nicht besitzt, nicht kennt und nicht würdigt und durch seine Religiosität, die bei ihm in ganz andere Abgründe reicht als bei dem diesseits trunkenen Renaissancemeister. Ihm war die Kunst Vermittlung des Göttlichen und eine höhere Offenbarung als alle Weisheit und Philosophie, und die Musik mehr Empfindung als Tongemälde. Dass er den Höhepunkt der absoluten Musik darstellt, hängt aufs Engste mit seiner Frömmigkeit zusammen. Beethoven, Napoleon und Goethe sind die drei größten Gestalten des Zeitalters, aber er ist der edelste von den dreien. Und es ist eine tragische Fügung, dass er wohl die beiden anderen verstanden hat, sie aber nicht ihn. Hätte Goethe das Phänomen Beethoven begriffen, so hätten wir heute vielleicht das großartigste und profundeste Kunstwerk aller Zeiten, einen von Beethoven komponierten Faust. Die Unendlichkeit des Gedankens, vermählt mit der Unendlichkeit der Melodie. Und wenn Napoleon Beethoven erfasst hätte, so hätte Europa vielleicht heute ein anderes Antlitz. Es ist bekannt, dass Beethoven seine dritte Symphonie, die Eroica, composta per festeggiare il souvenir di un grand'uomo, ursprünglich dem General Bonaparte gewidmet hatte und, als dieser sich zum Kaiser machte, die Zueignung vernichtete. Was diese und die Neunte schildern, das hätte Napoleon werden sollen und können. Der Held im Dienste der Menschheit. Und das ist er nicht geworden. Oh. Der Malthusianismus. Eine isolierte Entwicklung, wenn schon in ganz anderer Richtung als Goya und Beethoven, nahm auch England. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass dort infolge der viel rascheren und intensiveren Entfaltung des Wirtschaftslebens der moderne Maschinenmensch konzipiert worden ist. Und England ist auch das Geburtsland der sogenannten modernen Wirtschaftstheorien. Ihre Begründer sind Malthus und Ricardo. Die Argumentation, auf die der Pfarrer Robert Malthus sich stützte, war folgende. Der Boden Englands könne in 25 Jahren höchstens das Doppelte des heutigen Ertrages abwerfen, in 50 Jahren das Dreifache, in 75 Jahren das Vierfache. Der Nahrungsspielraum vergrößere sich also in arithmetischer Progression. Die Bevölkerung zeige aber die Neigung, sich in 25 Jahren zu verdoppeln, in 50 Jahren zu vervierfachen, in 75 Jahren zu verachtfachen, vermehre sich also in geometrischer Progression. Dieses Missverhältnis könne nur durch Checks ausgeglichen werden, durch Kriege und Seuchen, durch die Existenz in engen Straßen und luftarmen Fabriken. Daher ist jede Art Alters-, Armen- und Waisenversorgung abzulehnen. Im Anschluss daran stellte Ricardo das Gesetz auf, der natürliche Arbeitslohn gravitiere stets nach dem Existenzminimum. Verdienten die Arbeiter mehr, so werde durch eine Vermehrung, verdienten sie weniger, so werde durch eine Verminderung der Bevölkerung der Ausgleich bewirkt. Der Malthusianismus nimmt also den umgekehrten Standpunkt ein wie der Merkantilismus. Dieser glaubte, ein Land werde umso reicher und leistungsfähiger sein, je größer seine Bevölkerungsziffer sei, und suchte diese mit allen möglichen Mitteln zu erhöhen, während jener die größte wirtschaftliche Gefahr in dem steigenden Menschenreichtum erblickte. Die Grundlagen dieser ganzen Theorie sind aber nicht einmal statistisch einwandfrei, geschweige denn philosophisch. Sie vergisst, dass die Ertragsmöglichkeiten der Erde noch lange nicht vollständig ausgenutzt sind und außerdem jeden Tag neue Methoden, neue Transportformen, neue Energien entdeckt werden können, dass die Materie stets vom Geist beherrscht wird und, wie jeder Mensch der Dichter seiner Biografie, jedes Volk der Dichter seiner Geschichte ist und dass überhaupt die sozialen Nöte nicht im Mangel an ausreichender Nahrungsbasis, sondern in der Ungerechtigkeit und Ungeschicklichkeit der Verteilung, in der menschlichen Selbstsucht und Dummheit ihre Wurzel haben. Sehr geistreich exemplifiziert Franz Oppenheimer das Absurde des Malthusianismus an der Fiktion, dass Robinson ein Schüler Ricardos wäre, indem er darauf hinweist, dass dieser dann als Besitzer der ganzen Insel seinem Arbeitsgenossen Freitag streng nach dem ehernen Lohngesetz, Klammer auf, wahrscheinlich ist die Insel überbevölkert, Klammer zu, geradezu das Existenzminimum zuweisen würde und hinzufügt, in jedem Lande der Welt ist der Staat so entstanden, dass ein paar hundert oder 1000 wohlbewaffnete, wohldisziplinierte Robinsons ein paar tausend oder 100.000 schlecht bewaffnete, zersplitterte, abergläubische Freitags unterworfen und das ganze Land für sich mit Beschlag belegt haben. Und Friedrich List trifft den Kern der Sache, wenn er sagt, diese Lehre würde die Herzen der Menschen in Steine verwandeln. Was aber wäre am Ende von einer Nation zu erwarten, deren Bürger Steine statt Herzen im Busen trügen? Was sonst als gänzlicher Verfall aller Moralität und damit aller produktiven Kräfte und somit alles Reichtums und aller Zivilisation und Macht der Nation? Es ist, um es rundheraus zu sagen, das schamloseste und hinterlistigste Rechtfertigungsversuch der kapitalistischen Weltanschauung, der je gemacht worden ist. Nicht die ewige Tatsache, dass der Mensch eine Seele besitzt, gilt als seine Legitimation zum Dasein, sondern die zufällige, ob er an einen angemessenen Fressraum hineingeboren ist. Und dies lehrte ein christlicher Priester. Indes ist dies bei Malthus nicht gar so verwunderlich, sobald wir uns daran erinnern, dass der englische Puritanismus au fond eine jüdische Religion ist. Und Ricardo war sogar buchstäblich der Sohn eines portugiesischen Juden. Der englische Materialismus hat natürlich, wie jeder energische und zielbewusste Materialismus, auch seine günstigen Seiten aufzuweisen. Der durchschnittliche Lebensstandard der Bevölkerung war ein weitaus besserer als auf dem ganzen Kontinent. Hygiene, Sport, Reinlichkeit standen auf einer viel höheren Stufe. Die Tracht der Engländer war die gesündeste, ungekünsteltste, rationellste Europas. Sie waren auch die ersten, die auf die vernünftige Idee kamen, für die Kinder eine andere Kleidung zu wählen als für die Erwachsenen. Das Möbelment und die übrige Inneneinrichtung der Wohnräume war ausnehmend bequem, solid und praktisch. Zu Anfang des Jahrhunderts hatten in London schon die meisten Häuser Wasserklosets. 1814 erhielt die ganze Stadt Gasbeleuchtung. Die Post funktionierte mit vorbildlicher Schnelligkeit und Pünktlichkeit. Die Straßen waren in vortrefflichem Zustand. Während man sie auf dem Festland noch ganz so wie zur Zeit des Merkantilismus absichtlich verfallen ließ, um die Fremden zu längerem Aufenthalt zu nötigen und den Einheimischen die Ausreise zu erschweren. Auch gab es schon vielfach Brücken und andere Verkehrsanlagen aus Eisenkonstruktion. 1810 arbeiteten in Frankreich 200, in England 5000 Dampfmaschinen. 1814 erbaute Stephenson seine erste Lokomotive und um dieselbe Zeit dienten in den englischen und schottischen Gewässern bereits 20 Dampfschiffe der regelmäßigen Passagierbeförderung. Lieber Helmut, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ja, also der Bezug ist allerdings ein marginaler. Ich habe vor x Jahren die Kulturgeschichte der Neuzeit in zwei Bänden, DTV, in die Hände bekommen und damals darin gelesen, nur habe ich es dann weggelegt und vergessen. Bis heute, mehr oder weniger. Ich habe also x andere Dinge gelesen, so wie zum Beispiel Ernst Bloch hat mich sehr begeistert, das Prinzip Hoffnung. dreibändiges Werk, wo ich sagen muss, das hat so eine ähnliche Tiefenwirkung wie Friedel-Text. Nur ist es wesentlich weniger Parodie. Also, da möchte ich sagen, der Vergleich macht dich sicher. Friedel jetzt im Wiederlesen war eine Entdeckung für mich und aufgrund deiner Einladung habe ich das eigentlich sehr gerne gemacht, dass ich mich da in den Text wirklich hineingelassen habe und auch die verschiedenen Wörter oder auch unbekannten Leute, die da vorkommen, jetzt auch recherchiert habe und nachgeschaut habe, was ist das, was ist Retikül, ja? Sind das Handtaschen, man weiß es nicht genau, ne? Als Beispiel. Also bei der ersten Begegnung hat der Text bei dir gar keinen so tiefen Eindruck hinterlassen? Er hat damals offensichtlich nicht einen solchen Eindruck hinterlassen, dass ich dem nicht entkommen wäre, sondern ich habe damals sicherlich gleich was anderes weitergelesen. Ich lese ja immer mehrere Bücher zugleich und das war halt dann, ich wurde überschrieben von einem anderen Buch. Keine Ahnung von welchem. Während du jetzt bei der zweiten Begegnung Qualitäten entdeckt hast, die dir damals verborgen geblieben sind, habe ich das richtig herausgehört? Ja, das hast du richtig erkannt. Ich habe jetzt durch die Begegnung und auch durch die Aufgabe, einen Text zu lesen, natürlich erkannt, dass es nicht geht, einen Text zu lesen, ohne in seiner Tiefgründigkeit oder in seiner Tiefe auch zu verstehen. Man liest ja oft so drüber hinweg. Und da war es für mich eben ganz wichtig, genau zu wissen, worum es geht. Zum Beispiel bin ich sehr froh, zu wissen, was intransigent ist. Das ist unversöhnlich, ohne Kompromissbereitschaft. Das ist ein Wort, das mir halt bisher nicht so wichtig war. Aber jetzt ist es plötzlich. Kann man nichts machen. Also das ist die Qualität darin, dass es dich zum Nachforschen angeregt hat. Ja, unbedingt. Ne? Also ich habe entdeckt, es hat macht was mit mir. Das sind so, aus der Gehirnforschung ist ja bekannt, dass jeglicher Eindruck das Gehirn formt. Ne? Also kommen so neue Neuronen dazu oder Synapsen oder was immer. Ne? Also man wird geformt. Also ich lasse mich formen von diesem Text und das hat mir eigentlich einen Riesenspaß gemacht. Ja? Wie hat dir Friedels Beschreibung dieses frühen 19. Jahrhunderts und des Übergangs vom 18. und 19. Jahrhundert gefallen? Ja, es ist bei Friedel einfach die Ungeheuerlichkeit seines Vorstellungsvermögens und seines Wissens etwas, was wir Nachgeborenen also nur staunend mit anschauen können. Wir sind zum Großteil eben Halbgebildete. Nicht? Also er war aber ein wirklich Wissender und ein Gebildeter, wie es heute vielleicht kaum mehr solche Leute gibt. Mag sein, dass es welche gibt, also ich zähle mich nicht dazu. Muss ja auch nicht sein. Ne? Was mich da zum Zweiten also unglaublich fasziniert hat, war die Tatsache, dass Friedel offensichtlich auch ein Komiker gewesen sein muss. Er hat ein Kabarett geleitet. Und jetzt war für mich im Wissen dessen, was mir ja bisher nicht klar war, im Wissen dessen, dass er ein Komiker gewesen ist, interessant, inwieweit es in den Text hineinfließt. Ja? Also wo ist es im Text zu spüren, dass er ein Komiker war? Wo ist die Parodie zu spüren? Und da bin ich drauf gekommen, es ist mehr da, als man glaubt. Es ist Parodie in vielen Wortmeldungen einfach unmittelbar zu erfassen und dann vielleicht so unterschwellig, wenn er zum Beispiel Goethe anführt, dann habe ich das Gefühl, er nimmt ihn manchmal wirklich auf die Schaufel. Und da gibt es eine Passage im Text, da steht was von einem Esel in der Campagna. Und zwar ein Esel, der direkt aus Weimar gekommen zu sein scheint. Ja, und da haben wir gedacht, hoppla, bitteschön, Weimar, was ist das? Also kann ja nur Goethe gemeint sein, er sagt es aber nicht. Ne? Und da denke ich mir, er hat ja Goethe dann wieder so quasi einen Vorwurf gemacht, dass er Beethoven nicht begriffen hätte. Ne? Sagt er ja auch. Und dann lässt er Freunde von Goethe zu Wort kommen, die Gotik so mal dermaßen schlecht hinstellen, dass in unseren Ohren es äußerst seltsam klingt. Zu dieser Campagna, Esel in der Campagna, ist mir natürlich sofort das Bild von Tischbein eingefallen. Da sitzt Goethe auf einem Felsen mit einem Schlapphut und so ein bisschen verdrehter Haltung in einer Campagna. Und wenn man das Bild aufgrund des Textes anschaut, erscheint sie mir wirklich so fast komödienhaft. Und das ist das Schöne an diesem Text, dass es einen so ein bisschen das Parodistische näher bringt. Und Parodie ist ja nichts anderes als ein Nebengesang. Und Parodie ist das typisch Wienerische, so quasi die Eintrittskarte für das glatte Parkett in Wien. Also ohne Parodie kommt man da nicht weit. Und das ist wahrscheinlich das, wo es spannend ist für uns heute, also einen Vorgänger zu haben, der das auf einem dermaßen hohen Niveau schon daherbringen konnte. Also Friedels Witz und auch ein bisschen die Unsicherheit, wo etwas als Witz gemeint ist, ja, und als Doppelbödigkeit oder, ja, doch vielleicht ernst gemeint. Ja, eben, das ist eben das Schöne daran, dass man nie genau weiß, wo die Grenze ist. Ne? Also das ist etwas, was ich so aus meinem eigenen Empfinden auch sehr gut kenne, dass man eben spielt. Ne? Man spielt mit Bedeutungsschichten, mit Möglichkeiten, das Spiel überhaupt, ne? Das Spiel mit Ebenen und was ist jetzt wirklich und wie ist es gemeint, es könnte auch ein bisschen anders gemeint sein und da kann man jemanden anderen schon unglaublich leicht ausrutschen lassen. In dem von dir gelesenen Abschnitt geht es zum Teil auch um Maler, nun bist du selber ein Maler. Würdest du da Friedels Urteilen beipflichten? Ja, es ist also, was er über Goya sagt, natürlich wirklich stupend und richtig, es stimmt alles. Es stimmt, wie er beschreibt, dass Goya einfach die Hässlichkeit oder sich getraut hat, die Hässlichkeit zu malen, was damals niemanden anderen möglich war oder niemand anderer sich das getraut hätte, eine Königsfamilie dermaßen arg zu malen. Und da finde ich das, bin ich großartig herausgeschält und begriffen. Das andere ist auch seine Sicht, wie er zum Beispiel den Klassizismus als eine gewaltsame Einmengung begreift. Sowas habe ich mir überhaupt noch nie überlegt. Ne? Er hat es in Frage gestellt und er hat die Möglichkeit, sagt quasi, eingeräumt, dass der Runge den Impressionismus vorwegnimmt. Das ist auch etwas, was man nicht sofort drauf kommt und wo es auch nicht gelernt wird, nirgendwo. Ne? Das ist seine Sicht von Malstilen und Möglichkeiten. Und da denke ich einzigartig. Und bin ihm auch sehr dankbar, dass ich einfach darauf gestoßen werde, weil es zeigt einfach, dass Dinge auch gemacht werden. Ne? Also von bestimmten Leuten, die ein bestimmtes Interesse haben. Und dass das halt immer schon so war. Ne? Also ein interessanter neuer Blickwinkel für dich. Ja, es ist absolut so. Also der Blickwinkel, den Impressionismus so quasi als eine Stilrichtung zu sehen, der schon viel früher hätte gemalt werden können, aus bestimmten Gründen dann nicht zum Zug gekommen ist. Und das ist vielleicht etwas, was unsere Gegenwart auch betrifft. Manche Dinge kommen einfach nicht zum Zug. Und warum ist es so? Ne? Das ist etwas, worüber jeder Kunstinteressierte auch nachdenken sollte, weil es ja kein Zufall ist. Nicht? Dass eben vieles, was wir sehen, einfach gemacht ist und dass manches von dem, was eben heute auch gemacht wird, vielleicht in 200 Jahren erst gesehen werden kann, aufgrund einer Sichtung. Ne? Eine Sichtweise, die von späterhin dann manches so quasi für unwirksam erklären könnte, also für obsolet. Ne? Also auch eine gemachte Situation wie zum Beispiel die moderne Kunst, die, wie man weiß, von bestimmten Gruppen, auch vom Staat her, ganz bestimmte Namen fördert und andere nicht. Ja, das ist Tatsache. Und warum soll das nicht immer so gewesen sein? Ne? Es gab ja immer schon Machtinteressen und Einflussinteressen, um ein bestimmtes Ding zu hieven, wo man halt vielleicht mehr davon hat, wenn es in die Erscheinung tritt. Andererseits leben wir heute in einer Zeit des Nebeneinander ganz verschiedener Stilrichtungen und einander widersprechenden und widerstrebenden Stilrichtungen, was damals ja nicht so war. Ja, das weiß ich nicht. Also, natürlich ist heute, was heute ist, viel aufgesplitterter. Nur kriegt man trotzdem nur einen Bruchteil dessen mit, was los ist. Und da bin ich überzeugt, das ist halt wie im Wald. Ne? Da sieht man auch nur die Bäume, die groß gewachsen sind, und die anderen haben halt einfach kein Licht und gehen ein. Also eine Beschränkung der Wahrnehmung durch die Medien. Ja, die Medien und alles, was sich halt da in diesen konzentrierten Formen eben ins Licht setzt oder richtig ins Licht setzt, gibt es halt Einflussgruppen, es gibt einfach auch, ich kenne ja genug Maler, die, also Kollegen, die ja einfach nicht reüssiert haben, nicht? Also die fristen dann ein Dornröschen da sind und man kann es nicht wissen. Da wäre mehr, wurde auch 200 Jahre lang am Dachboden versteckt und keiner hat von ihm was gewusst. Nicht? Plötzlich war er wieder da. Und er ist dann plötzlich als einer der wichtigen Wegbereiter für bestimmte andere Richtungen in der modernen Kunst erkannt worden und deshalb wurde er wieder entdeckt. Nicht? Das ist vielleicht auch so ein Ding. Man wird es erst in 200 Jahren wissen, was von der heutigen Kunst übergeblieben ist. Und das wird sicher sehr interessant sein, nur leider werden es wir wiederum nicht wissen. Man kann eigentlich vor allem hoffen, dass einen ein Sammler oder eine Sammlerin eifrig sammelt und dann Interesse daran hat, den Marktwert zu steigern. Ja, natürlich. Ja, diese Interessen sind immer da und es gibt halt oft Künstler, die so geschickt sind, zur richtigen Zeit den richtigen Personen was zu schenken, wenn sie noch nicht berühmt sind. Und so geht's. Ne? Also dann die quasi den Einfluss dann bekommen, haben dann ein Interesse, diesen Künstler zu fördern, weil sie ja so viel von ihm haben. Klar, das ist merkantilistisch. Ne? Einige Statements in diesem Text würde man heute wahrscheinlich nicht mehr so machen, auch Friedel nicht mehr. Also zum Beispiel fällt mir da auf, das Unchristliche am Malthusianismus durch einen jüdischen Hintergrund zu erklären. Das sei Friedel nun verziehen, weil er einerseits selber jüdischer Herkunft war. Ja. Und zweitens, da halt noch einige Erlebnisse eigentlich direkt auf seinen Tod gefolgt sind. Ja, das ist, hat mir auch etwas einen Riss gegeben und ist mir unter die Haut gegangen. Ich kann es nur so erklären und vergleiche es vielleicht mit Bruno Kreisky, ne? Der ja auch das Jüdische immer von sich weggestellt hat. Ne? Und bei Friedel dürfte es auch so sein, also eine Hassliebe zu diesen jüdischen Wurzeln, wo er sehr klar erkannt hat, dass es Fehlentwicklungen gibt, ne, oder gegeben hat, die natürlich auch, da haben die Juden ja nichts dafür können, dass sie eben in die Finanzwelt hineingehieft worden sind von bestimmten Gruppen. Ne. Man hat ihnen das gelassen als einzigen Beruf und darf ihnen das deshalb nicht vorwerfen. Ne. Aber es ist schon erstaunlich, also ich sehe da gewisse Selbstironie auch bei Friedel und auch den Abstand zu seiner eigenen Wirklichkeit. Der ist gegeben und das finde ich andererseits wieder sehr spannend. Das ist ein sehr modernes Gefühl. Ne? Etwas harmloser sind Beurteilungen wie, dass eben Beethoven unter diesen dreien, Beethoven, Goethe und Napoleon, der edelste gewesen sei. Auch sowas würde man heute wahrscheinlich nicht mehr hinschreiben. Ja, man würde sicherlich, so wie er schreibt, kann man heute nicht mehr schreiben, ne? Das ist schon klar. Trotzdem ist es für mich wiederum ein Seitenhieb auf Goethe, ne? Den er irgendwie ein bisschen, vielleicht ein Konkurrenzverhältnis hat zu ihm, das weiß ich nicht, aber so könnte es sein. Und er macht halt den Goethe in dem Fall wieder kleiner, ne? Und darum ging es ihm vielleicht. Er schätzt ihn schon sehr, er hat ihm ja auch weiter vorne eine längere Passage gewidmet, eine sehr lange Passage sogar. Auf der anderen Seite war Goethe damals ein nahezu unantastbares Monument und daran zu rütteln hat ihm sicher auch eine gewisse Freude bereitet. Es gibt ja diesen berühmten Sketch von ihm und dem Polgar, Goethe in der Deutschstunde, in dem es darum geht, dass Goethe herbeigerufen als Geistererscheinung quasi, beschließt, für einen Schüler bei der Deutschprüfung anzutreten und dort natürlich mit Bomben und Granaten durchfällt. Weil die Prüfer lauter Sachen wissen wollen, die Goethe an seinem eigenen Leben einerseits nicht als wichtig erachtet hat, weil es ihm völlig egal ist, ob jetzt seine Italienreise in dem oder dem Jahr stattgefunden hat. Ja. Daran kann er sich natürlich nicht erinnern. Auf der anderen Seite dann natürlich eine ganz andere Bewertung und auf die Frage, was er für Goethes Hauptwerk hielte, antwortet er selbstverständlich mit dem größten Selbstverständnis die Farbenlehre, was aus Goethes Sicht wahrscheinlich auch so gewesen sein dürfte. Er hat sich tatsächlich mehr als Naturwissenschaftler offenbar betrachtet, wenn ich Friedel glauben darf, denn als Literat zum Beispiel oder Dramatiker. Ja, es ist auch also einer, wie es wahrscheinlich heute nicht mehr möglich ist, in dieser Form offen zu sein für alles und jedes. Was wir heute sehen, sind halt mehr so Einbahnmenschen, also Menschen mit Einbahnstraßensyndrom. Ja, wobei ich sagen muss, nach meiner persönlichen Erfahrung, gerade eine Menschengruppe, der das landläufig gerne vorgehalten wird, auf die trifft das überhaupt nicht zu, das sind die Techniker und Technikerinnen. Interessant. Die sehr oft einen sehr weiten und sehr philosophischen Hintergrund oft haben und wesentlich kunstsinniger sind und alles andere als trocken, was ihnen öfter unterstellt wird. Ja, das ist in deiner Person scheinbar hat sich das kulminieren lassen. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Ich sehe mich gar nicht so als Techniker, obwohl ich in einem technischen Beruf tätig bin, das stimmt schon. Genau. Gut. Du hast da noch eine lange Liste dir aufgeschrieben. Ja. Ich habe mir da die Wörter herausgesucht, die ich so quasi im Brockhaus nachgeschaut habe. Von den Sansculotten angefangen über Direktoire, Stutzer, Tendenziös, Attitüde, Intransigent, Opernbriganten, Peripetie. Ja, Peripetie ist ein schönes Wort, das heißt so viel wie Höhepunkt und Wendepunkt. Ja, schönes Wort. Intransigent habe ich jetzt lustigerweise im Eröffnungsvortrag für Wien Modern gehört. Da ist dieses Wort intransigenter Nationalismus vorgekommen und war ich schon wieder aufmerksam. Ne? Hat mir sehr gefallen. Also da gibt es diese seltsamen Zufälle. Ne? Parthenope, Retikül, Schute und Kühl. Kühl ist ein Halbreifengestell. Habe ich nachgeschaut. Habe ich total lustig gefunden. Das mit dieser Türkin. Ne? Die Türkin fragt die Dame im Reifrock, bist das alles du? Also das ist einfach die Parodie schlechthin. Großartig. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen, gesprochen und gesungen hat Helmut Christoph Degen. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 24. November 2011, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.